Männerwürde von Friedrich von Schiller. Ich bin ein Mann, wer ist es mehr? Wer's sagen kann, der springe frei unter Gottes Sonn einher und hüpfe hoch und singe. Zu Gottes schönem Ebenbild kann ich den Stempel zeigen, zum Born, woraus der Himmel quillt, darf ich hinuntersteigen. Und wohl mir, dass ich's darf und kann. Geht's Mädchen mir vorüber, ruft's laut in mir, du bist ein Mann und küsse sie so lieber. Und röter wird das Mädchen dann und's mieder wird ihr enge. Das Mädchen weiß, ich bin ein Mann, drum wird ihr's mieder enge. Wie wird sie erst um Gnade schreien, ertapp ich sie im Bade. Ich bin ein Mann, das fällt ihr ein, wie schrie sie sonst um Gnade. Ich bin ein Mann, mit diesem Wort begegn ich ihr alleine, jag ich des Kaisers Tochter fort, so lumpigt ich erscheine. Und dieses goldne Wörtchen macht mir manche Fürstin holde, mich ruft sie, habt indessen Wacht ihr Buben dort im Golde. Ich bin ein Mann, das könnt ihr schon an meiner Leier riechen, sie braust dahin im Siegeston, sonst würde sie ja kriechen. Aus eben diesem Schöpferfluss, woraus wir Menschen werden, quillt Götterkraft und Genius, was mächtig ist auf Erden. Tyrannen hasst mein Talisman und schmettert sie zu Boden, und kann er's nicht, führt er die Bahn freiwillig zu den Toten. Den Perser hat mein Talisman am Granicus bezwungen, Roms Wollüstlinge, Mann für Mann, auf deutschen Sand gerungen. Seht ihr den Römer stolz und kraus in Afrika dort sitzen? Sein Aug speit Feuerflammen aus, als säht ihr Hekla blitzen. Da kommt ein Bube wohlgemut, gibt manches zu verstehen. Sprich, du hättst auf Karthagos Schutt den Marius gesehen. So spricht der stolze Römersmann noch groß in seinem Falle. Er ist nichts weiter als ein Mann, und vor ihm zittern alle. Drauf täten seine Enkel sich ihr Erbteil gar abdrehen und huben jeder männiglich anmutig an zu krähen. Schmach dem kombabischen Geschlecht, die Elenden, sie haben verscherzt ihr hohes Männerrecht, des Himmels beste Gaben, und schlendern elend durch die Welt wie Kürbisse, von Buben zu Menschenköpfen ausgehöhlt, die Schädel leere Stuben, wie Wein von einem Chemikus durch die Retort getrieben. Zum Teufel ist der Spiritus, das Phlegma ist geblieben, und fliehen jedes Weibsgesicht und zittern, es zu sehen, und dürften sie und können nicht, da möchten sie vergehen. Drum fliehen sie jeden Ehrenmann, sein Glück wird sie betrüben. Wer keinen Menschen machen kann, der kann auch keinen lieben. Drum tret ich frei und stolz einher und brüste mich und singe, ich bin ein Mann, wer ist es mehr, der hüpfe hoch und springe.